Aber hi, chibum, bei chibum, bum. Aber hi, chibum, bei chibum, bum. Aber hi, chibum, bei chi im Himmel. Da vor dir schneeweiße Schimmel. Darauf sitzt der Glanzengel. Aber hi, chibum, bei chibum, bum. Aber hi, chibum, bei chibum, bum. Der hi, chibum, bei chi ist Kummer und hat mein Glanzbirbel mitgenommen. Er hat sie mitgenommen. Nimmer bracht drum.